sodass sie nicht recht geleitet sind. Dies, damit sie sich nicht vor Allah niederwerfen, der das Versteckte in den Himmeln und auf der Erde herausbringt und weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des gewaltigen Thrones. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Er sagte: Wir werden schauen, ob du die Wahrheit sagst oder ob du zu den Lügnern gehörst. Geh mit diesem meinem Schreiben, überbringe es ihnen und kehre dich hierauf von ihnen ab. Dann schau, was sie erwidern. Sie sagte: O ihr führende Schar, mir ist ein edles Schreiben zugeworfen worden. Gewiss, es ist von Salomon, und es lautet: Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Seid mir gegenüber nicht überheblich und kommt als Allah Ergebene zu mir. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Sie sagte: O ihr führende Schar, gebt mir eure Meinung über meine Angelegenheit bekannt. Ich pflege ja keine Angelegenheit zu entscheiden, solange ihr nicht bei mir anwesend seid. Sie sagten: Wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Gewalt, doch es steht dir zu befehlen. So sieh zu, was du befehlen willst. Sie sagte: Gewiss, wenn Könige eine Stadt betreten, verderben sie sie und machen die Mächtigen ihrer Bewohner zu Erniedrigten, und so handeln sie. Gewiss, ich werde Boten zu ihnen senden mit einem Geschenk, und dann abwarten, was für eine Antwort die Gesandten zurückbringen. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Als er zu Salomon kam, sagte dieser: Wollt ihr mich mit Besitz unterstützen? Aber das, was mir Allah gegeben hat, ist besser als das, was er euch gegeben hat. Nein, vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid. Kehrt zu ihnen zurück, wir werden ganz gewiss mit Heerscharen über sie kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wir werden sie ganz gewiss erniedrigt daraus vertreiben, als gering geachtete. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك